1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4, der ich hier auf einem auf einem Gegenstand sitze, bei dem ich aufpassen muss, dass ich gleich nicht auf dem Fußboden liege. Also da gilt es hier von meiner Seite aus gleich mal hier eine leichte Reparaturarbeit zu vollziehen. Hoffentlich klappt das. Ich freue mich heute unter anderem auf Musik von DJ Hell. So wie wir haben ja mit dem 1. März den meines Wissens meteorologischen Frühlingsbeginn, den ich im weiteren Verlauf der Show heute auch mit einem aus meiner Sicht exquisiten und schön verqueren Folksongs begehen möchte. Los geht's mit dem Berliner Duo Mode Selector. Sucker Pin kommt hier in einer sehr schönen Hip-House-Electro-Bastard-Remix-Nummer von Feeds. Mode Selector. Yeah. Hey boy, watch me move it, shake it, cross the dance floor. Let me see you move it, shake it, dance, shake it all. Hey boy, watch me move it, shake it, cross the dance floor. Hey boy, watch me move it, shake it, cross the dance floor. Live 4. Als immerhin doch gelegentlicher Clubgänger habe ich diese Nummer, die ich im letzten Jahr hier sehr viel gespielt habe, in Clubs nie gehört und frage mich seitdem, gehe ich möglicherweise in die falschen Clubs oder ist Treasure Fingers mit Cross the Dance Floor tatsächlich eher so ein Underground-Ding gewesen? Ich habe den Track hier nochmal rausgezogen nach Mode Selector, Treasure Fingers mit Cross the Dance Floor. Ein bisschen mehr Richtung Booty geht das, was wir von den Kanadiern Thunder heißt hier hören, Sweet 16, soeben erschienen. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap Ich melde mich hier ganz kurz zu Wort. Wir haben gerade die Filthy Dukes gehört. Das ist ein Trio aus London, das innerhalb der letzten 12 Monate mit seinem aufgeregten Soundbild, was auch hier auf This Rhythm zu hören war, eine ganze Reihe von Leuten remixt hat, jetzt bald mit einem neuen Album, dem Debütalbum, kommen wird und dann wohl auch live auf die Bühne will, ein Trio, die Filthy Dukes mit This Rhythm. Ich will jetzt langsam hier mal auf längere Strecken, sprich längere Tracks gehen. Der erste in dieser Reihe kommt von dem Amerikaner Sean O'Neill aus Philadelphia. Someone Else ist ein Track, der sich zu einem formidablen, sehr catchy geratenen Tech-House-Track entwickeln wird. Sunny Day in Smallville heißt der Track von Someone Else aka Sean O'Neill. Und danach, irgendwann im Laufe dieses Tracks, werden zwei sehr freistehende Gitarrenakkorde zu hören sein, die so plötzlich so sanft reinfallen. Und dann ist es Zeit für DJ Hell, zu dem ich dann gleich noch einige Sätze mehr sagen werde. We'll be right back. 1 Live 4, 13 Minuten DJ Hell. Ladies and Gentlemen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war es mir wert. Ende April erscheint ein neues, sehr ambitioniertes Album von DJ Hell als Doppel-CD. Das Werk heißt Teufelswerk, habe ich gesagt, Ende Mai, Ende April muss es heißen. Teufelswerk. Und gliedert sich in zwei Hälften, die DJ Hell arbeitstechnisch Tag und Nacht, also Day und Night nennt, während die Night-Hälfte eher klubbigere Tracks transportieren wird, haben wir hier mit dem Titel The Angst einen Titel aus der Tageshälfte gehört, deren musikalischen Inhalt DJ Hell, Zitat, mit kosmischer Musik umschreibt. Und wenn The Angst gerade gehört, so etwas wie ein Gradmesser auch für die übrigen Tracks auf der Tages-, der Day-Seite sein wird, dann dürfen wir uns da gefasst machen auf einen Megatrip in Sachen Kraut, Prog-Rock und modernster Elektronika, so wie das hier zu hören war. Bei einem Track, nicht dem einzigen, bei dem DJ Hell musikalisch unterstützt wurde, unter anderem von Peter Kruder, bekannt geworden ehemals natürlich durch Kruder und Dorfmeister. Dieser Hell, ehemals Münchner, seit einigen Jahren Berliner, DJ, Produzent und Labelbesitzer, ist ja jemand, der seine Ideen und Visionen in all den Jahren im Grunde eher durch befreundete Künstler und speziell über sein Label International DJ Gigolo Records transportiert hat, ohne dass er nun allmonatlich für die Clubs gezirkelte Tracks veröffentlicht hätte. Da sind stilistisch eine ganze Reihe und eine ganze Palette von unterschiedlichsten Tracks zusammengekommen. Man darf von International DJ Gigolo Acid House, Techno, aber gerade auch in den letzten Jahren deutlich Punk-inspirierten Dirty Electro erwarten. Ich nehme aber an, dass das, was DJ Hell jetzt hier selber mit seinem Teufelswerk anzetteln wird, ganz erheblich von diesen Genres abweicht, beziehungsweise wenn überhaupt, dann sie auf kuriose Art und Weise miteinander vernetzen wird. Gäste auf diesem Album, von dem ich hier jetzt mal einen überlangen Titel gespielt habe, unter anderem Brian Ferry und P. Diddy. So viel mal zu DJ Hell. Auch die nächste Musik will nicht unkommentiert sein. Telefon Tel Aviv, ein Duo aus den USA, das sich bereits 1999 gegründet hat, bekannt geworden ist durch eine ganze Reihe von Remixen, natürlich auch eigenen Sachen, eigenen Alben, Remixe unter anderem für Nine Inch Nails, wird es in dieser Form nicht mehr geben, denn bereits Ende Januar haben sich in Chicago sehr, sehr merkwürdige Dinge zugetragen, um eins der beiden Mitglieder, Charles Cooper, der, wie ich nachgelesen habe, wohl einen ganz erheblichen Zwist mit seiner Freundin hatte und dann eine Woche lang spurlos verschwunden war, bevor er dann tot aufgefunden wurde. Mord oder sonstige Sachen scheiden ganz offensichtlich aus. Dieser Charles Cooper hat wohl ganz offensichtlich den Freitod gewählt und galt guten Freunden als Mensch, der auch schon in der Vergangenheit immer mal durch schwer depressive Phasen gegangen ist und nicht zum ersten Mal den Freitod angedroht hatte. Jetzt also ist er tot und Telefon Tel Aviv wird es in dieser Form nicht mehr geben. Makaber und kurios, dass fast zeitgleich mit seinem Todestag das neue Telefon Tel Aviv Album veröffentlicht wurde, Emulate Yourself. You Are the Worst Thing in the World ist einer der herausragenden Tracks aus diesem Album, den ich gerne spielen würde, hier im Jay Hayes Remix, der das ganze Ding noch ein bisschen klubbiger und treibender macht und mehr Akzente auf die Bassline legt. Telefon Tel Aviv. Der Board, der Track, Telefon Tel Aviv, You're the Worst Thing in the World hier im J. Hayes Remix. Ich trage vermutlich Eulen nach Athen, wenn ich hier nochmal sage, dass insbesondere der Klang, das Soundbild amerikanischer Indie-Bands in den letzten Jahren sehr stark erfasst worden ist von allen nur denkbaren Facetten an World Music. Wer von solchen Bands spricht, Vampire, Weekend, Yearsayer, vielen, vielen anderen mehr, der muss auch eine Band erwähnen, die ich jetzt im Folgenden spielen möchte. Extra Golden sind eine amerikanisch-kenianische Band, die in den Jahren ihrer Existenz die größten Probleme immer damit hatten, dass die Kenianer regulär einreisen konnten in die USA für Plattenaufnahmen und für Tourneen. Jemand, der da nachhaltig geholfen hat, dass das klappen konnte, war noch zu seiner Zeit als Senator in Illinois Barack Obama. Jetzt erscheint das neue Album von Extra Golden und ist einmal mehr ein ganz vorzüglicher Mix aus sogenannter kenianischer Banger-Musik und amerikanischer Rock, vielleicht auch Post-Rock-Musik. Wir hören aus dem Extra Golden Album Thank You Very Quickly, das jetzt in dieser Woche erscheint, den Titel Gimakini Akia. Sikie, Mit Steffi Orbach um 23 Uhr. Kein Hilfsfonds für Osteuropa. Viele Stimmen für österreichische Rechte und das Wetter ab morgen wieder mit Regen. Der EU-Gipfel hat einen milliardenschweren Hilfsfonds für Osteuropa abgelehnt. Die Staats- und Regierungschefs beschlossen bei ihrem Sondertreffen in Brüssel, dass stattdessen jeder Fall einzeln geprüft werden soll. Außerdem vereinbarten sie, ihr Vorgehen in der Finanzkrise abzustimmen. Aus Brüssel berichtet Michael Becker. Der Gipfel habe ein Signal der Gemeinsamkeit gegeben, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach den Beratungen. Der tschechische Premierminister und amtierende EU-Vorsitzende Mirek Topolánek sagte, alle seien der Meinung, dass Europa die aktuelle Wirtschaftskrise nur gemeinsam meistern können. In den vergangenen Tagen klang das anders. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hatte für Ärger gesorgt, weil er die französischen Autohersteller verpflichtet hatte, Stellen in anderen EU-Ländern abzubauen und nicht in Frankreich. Ob die Streitigkeiten nun wirklich beigelegt sind, wird sich erst noch zeigen. Im öffentlichen Dienst der Länder wird es keine weiteren Streiks geben. Heute einigten sich die Verhandlungsführer der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf einen Kompromiss. Die Angestellten werden knapp 6% mehr Geld bekommen. Verdi-Chef Bsirske, der für die Arbeitnehmer verhandelt hatte, ist mit dem Ergebnis zufrieden. Wir wollten einen deutlichen Reallohnzuwachs erreichen nach Jahren des Reallohnverlustes beziehungsweise im letzten Jahr der Reallohnstagnation. Das ist erreicht. Wir wollten eine soziale Komponente im Abschluss abbilden. Das ist gelungen. Im Schnitt bekommt jeder Angestellte im öffentlichen Dienst der Länder jetzt über 150 Euro mehr im Monat. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von knapp 2 Jahren. Bei den Landtagswahlen in den österreichischen Bundesländern Kärnten und Salzburg hat es einen Rechtsruck gegeben. In Kärnten liegt die Partei des tödlich verunglückten Rechtspopulisten Haider weit vorn. Das Bündnis Zukunft Österreich kommt nach dem amtlichen Endergebnis auf über 45% der Stimmen. Dagegen stürzte die sozialdemokratische SPÖ auf rund 28% ab. Das ist ein Minus von 10%. In Salzburg liegt die SPÖ zwar vorn, aber auch mit großen Verlusten. Die rechtsgerichtete FPÖ legte deutlich zu. In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV die Rückkehr an die Tabellenspitze nicht geschafft. Der HSV verlor sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg 1:3. Das Spiel zwischen Bremen und Bayern München endete torlos. Bremens Trainer Thomas Schaaf lobte trotzdem vor allem seinen Torwart. Wir haben viele Situationen überstehen müssen. Wir haben einen großartigen Torwart heute gehabt, Christian Vander. Es freut mich riesig für ihn, weil es ist nicht einfach, immer so hinten dran zu stehen, zweiter Mann zu sein. Und dann ist es schön, wenn er sich heute mit so einer Leistung dann eben auch belohnen kann. Im dritten Sonntagsspiel unterlag der Karlsruher SC dem VfB Stuttgart 0:2. In der Tabelle führt jetzt Hertha BSC Berlin vor dem HSV und Hoffenheim. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Rot-Weiß Oberhausen gegen den FSV Frankfurt mit 2:0 gewonnen. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bringt ziemlich viele Wolken und zum Teil auch Regen bei 6 bis 9 Grad. Morgen erstmal wieder viele Wolken und Regen. Am Nachmittag lockert es im Westen auf. In Hattingen und Bielefeld dazu höchstens 8, in Krefeld bis zu 10 Grad. Am Dienstag Sonne und Wolken im Wechsel bei 7 bis 11 Grad. Stauschau. Alles frei. Eins live. Vier. Okay, wenn ich zu Beginn der Show heute von Folk-Songs sprach, dann gilt es einmal mehr natürlich diesen Begriff des Folk hier angesichts dessen, was nun auf uns zurollen wird, ausgesprochen dehnen zu müssen, zu wollen. Ich habe hier einfach mal ein paar Songs mitgebracht, die auf sehr famose, faszinierende Art und Weise, sagen wir mal, akustische Vernetzungen betreiben, die sehr leicht daherkommen, sehr ätherisch. Die aber auch den Begriff Folk ganz klar dehnen ins Elektronische. Wenn ich zum Beispiel an Hudson Mohawk denke, den ich in der letzten Woche schon mehr oder weniger kommentarlos gespielt habe. Ein ganz interessanter junger Typ, ich glaube 19 Jahre ist der erst, dessen Tracks viel zu schnell klingen. Sie klingen wie schlecht aneinander geschnittene, kurze Frickelpassagen. Man muss sich daran gewöhnen, aber dann findet man es lustig, süß und auch sehr lieblich, was dieser Hudson Mohawk auf seiner EP Polyfolk Dance veranstaltet, die auf dem Warp-Label jetzt erschienen ist. Mit Hudson Mohawk geht's los und dann kommt das Ehepaar Darlington, das aus Alfred, der auch als Daedalus Musik macht und seiner Ehefrau Laura besteht. The Long Lost heißen die beiden. Hier zunächst Hudson Mohawk.

sidewalk cracks were wide, but to jump on made us brave. But then the darkness came a creeping over every place. Over time we took to sleeping and let the weeds take over this place. Well, how about the backyard, sons and daughters? Come on, we gotta get some work done. The bones, I'm told, they hold the place up, so why crack them away? The rocks we shake and everything we take and still think we'll be okay. Ein paar Tracks hier in einer Linie. Zunächst die entrückte, hier und da immer mal auch an brasilianische Musik erinnernde Schönheit des Ehepaars Darlington, das als The Long Lost das gleichbetitelte Album veröffentlicht hat. Danach kam ein Track mit vielen, wie könnte man sagen, vielen feinen, nicht vollendeten Strichen, die am Ende ein sehr komplexes Ganzes ergeben, in dem vielleicht sogar auch Einflüsse aus Balkanpop hier und da durchschimmerten. Belebende Piano, perlende Pianofiguren. D.M. Stith ist ein Typ aus den USA, der für sein neues Album Heavy Ghost dort schon mächtig gefeiert wird. Eigentlich hatte dieser Mann seine ganzen inneren Regungen, wenn man das so sagen kann, erst als Dichter in die Welt werfen wollen, das auch getan. Dann lernte er Shara Worden kennen, die als My Brightest Diamond dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff ist, die dieses famose Konzert im letzten Jahr auf dem Haldern Festival unter anderem gegeben hat. Und diese Shara Worden nahm ihr eigenes Album auf und stellte fest, der Typ kann was. Er ist technisch bewandert, er hat ihr bei einigen Aufnahmeprozeduren geholfen und möglicherweise, das ist nicht exakt überliefert, in der Küche oder irgendwo sonst im Apartment mal das ein oder andere Lied gepfiffen oder auch ein bisschen rumgeklimpert. Tatsache ist, sie, Shara Worden, hat den D.M. Stith dann vorgestellt, dem Sufjan Stevens. Und der war von den Sachen, die er ansatzweise gehört hat, so begeistert, dass er persönlich D.M. Stith ermuntert und angeregt hat, doch ein ganzes Album aufzunehmen für das Asthmatic Kitty Label. Das ist jetzt geschehen. Heavy Ghost ist ein wunderschönes Album, aus dem ich eben Musik gespielt habe. Und der letzte Track hier kam von einer Sängerin aus Portland, Oregon. Sie heißt Mira, veröffentlicht jetzt ihr viertes Album. Das sind ganz reduzierte Tracks, oft nur mit loser Percussion, die einigen Titeln so leicht arabeske Anklänge geben. Aspera ist das insgesamt vierte Album von Mira, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe und auf dem sie von einer ganzen Reihe von größten Musikern der Decemberists etwa oder Tara Jane O'Neill oder auch Leuten unterstützt wird, die ihrerseits sich auch schon mal mit einem Mann herumtreiben, dessen neues Album ich so großartig finde, aber wie sagt man, umgekehrt proportional zur Großartigkeit bisher gespielt habe, nämlich relativ wenig. Auch dieser Mann kommt aus Portland, Oregon. Ich muss gestehen, dass ich ihn verehre und bei vielen Gelegenheiten auch außerhalb dieser Sendung immer mal spiele. Ich habe gelesen, dass er selber sich hat inspirieren lassen durch die Musik der Appalachen, habe festgestellt, dass ich selber über diese Musik aus dem Gebirgszug, der glaube ich um die 1000 Meilen lang ist, nicht viel wusste. Diese Appalachen sind bis heute sehr schwer zugänglich. Alle 50 Meilen früher gab es so etwas wie undurchlässige Grenzen. Deshalb hat die Appalachenmusik alle 40, 50 Meilen, so habe ich nachgelesen, ein völlig anderes Outfit. Das Banjo freilich ist eins der herrschenden Instrumente. Das heißt jetzt nicht, dass M. Ward, ebenfalls aus Portland, Oregon, von dem ich rede hier, jetzt mit seinem Hold Time Album ein reines Banjo-Album abgeliefert hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Die Songs sind relativ füllig und satt und sogar etwas schwer geworden diesmal. Unterstützt wird M. Ward auf dem Album seinerseits von einem Typen namens Peter Broderick. Ich mache das hier jetzt einfach mal mit dem Name-Dropping. Den habe ich nämlich im Herbst letzten Jahres sehr, sehr gerne gespielt. Ein Amerikaner, der sich mittlerweile in Dänemark herumtreibt und da unter anderem mit den Elektronik-Fricklern von Efterklang abhängt. Peter Broderick zum Beispiel ist für die Strings verantwortlich, die wir im jetzt folgenden M. Ward-Titel hören werden. Hold Time ist das Album und Jailbird der Track, den ich spiele. Jailbird, Jailbird, singing through the wire. Cause his cage is closed and he's stuck inside. Said, who's gonna hear my help me now? Yeah, who's gonna hear my help me now? Hangman, hangman, knocking on the door. Says, heaven can't wait to have you no more. So who's gonna? You'll be fine. Stop. 1 Live 4. Ladies and Gentlemen, ich möchte an dieser Stelle etwas tun, was im Leben oft unverzichtbar und unvermeidlich ist. Ich möchte einen Blick zurückwerfen. Wir haben nach dem großen M-Ward, bitte checkt sein Album, das ist ein Monolith, Hold Time. Nach diesem Album haben wir die amerikanische Band Bishop Allen gehört, die in wenigen Tagen ihr Album Grrr herausbringen wird. Sehr euphorische Songs, oft nur mit kleiner Ukulele, aber eben sehr viel Wucht, fast schon Arcade Fire-artig vorgetragen, Bishop Allen. Danach kam die, wenn man so will, eine kammermusikalische Big Band aus Island. Das Haldan Pop-Label hat sie für uns entdeckt. Die Gruppe Hjaltalin veröffentlicht jetzt in den ersten Märztagen ihr Album, ihr erstes für Haldan Pop, das heißt Sleep Drunk Seasons. Aus dem habe ich den Boy, The Boy Next Door gespielt. Dann kam einmal mehr ein Track mit viel exotisch anmutenden Mädchenstimmen, Chören gewissermaßen und viel Perkussion, gerade verklungen. Mike Monday versus Third Face, What Canto Is It? Und danach habe ich gespielt, nicht gerade verklungen muss es heißen, denn gerade verklungen ist dann das schwedische Geschwisterpaar Karin und Olof. Die meisten von euch werden es kennen als The Knife. Die beiden haben gewissermaßen einen Schritt zur Seite gemacht und kommen jetzt mit dem Projekt Fever Ray, das ich ausgesprochen interessant finde, mit etwas stärkeren Rockornamenten vielleicht, einer sehr eigenen Elektronik aber und einer Stimmführung von Karin, die mich ganz entfernt an frühe Kate Bush-Aufnahmen erinnert. Bald erscheint das Album von Fever Ray, selbst betitelt. Vorab gibt es den Song, den ich gespielt habe, When I Grow Up. Während ich das erzähle, läuft hier im Hintergrund Peter Kruder, den ich heute schon in Zusammenhang mit DJ Hell erwähnte, der offensichtlich von der kosmischen Crowd Session zusammen mit Hell so angetan gewesen ist, dass er selber einen Track ganz ähnlichen Schlages produziert hat, nämlich Visions Limited. Hier ist Peter Kruder zum ersten Mal seit einigen Jahren übrigens wieder mit einem neuen eigenen Track. Peter Kruder. We'll be right back. hadn't called for many days. I was left in my little world. Left to the smell of painted floors, echoing the sound. Running water through the pipes and posters falling down. Okay, ich möchte in den kommenden Minuten, nachdem wir eben noch in relativer, für ihn gesehen zumindest, Überlänge Erland Oyer mit seiner neuen Band The Whitest Boy Alive gehört haben. Ich möchte gleich für einige Minuten dubbiges Parkett betreten. Zunächst geht's hier aber los mit einem Titel, den ich nun schon einige Wochen hier sehr, sehr gerne spiele. Er stammt von den Two Fingers. Sway greift unterstützend ein und der Remix kommt von dem Birmingham-Produzenten E-Mail K. Hier sind die Two Fingers mit What You Know. 1 Live 4, ganz kurzer Break. Wir haben gehört Two Fingers, What You Know im Email K Remix. Dann kam ein Artist, den ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Er heißt Lickhan und wir haben ihn mit dem Titel Red Light, also rotes Licht, gehört. Dieser Lickhan veröffentlicht ebenso wie der zuletzt hier von mir schwer abgefeierte F auf dem 7-Even-Label, das ich bisher nicht so recht auf dem Schirm hatte. Mit 3 von insgesamt 8 Aufnahmen, die es auf diesem Label bisher gibt, fahre ich aber in den letzten Wochen verdammt gut. Dieser F hat es mir absolut angetan. Seine meine jetzigen und zukünftigen Platten werden, wo immer ich sie im Regal aufbewahre, auf jeden Fall so stehen, dass sie direkt neben Adam F. stehen. Und dann bin ich der Meinung, dass die alphabetisierten Schallplatten, soweit sie mit Adam F. und mit F. beginnen, dass das für diesen Buchstaben ein verdammt starker Start ist. Wer weiß, was da sonst noch alles kommt. Ich müsste im Moment mal nachschauen. Lee Cann mit Red Light, so ein schöner, rollender Dubstep mit leicht trance-artigen Strings und Keyboards, die immer mal so durchschimmern. Wunderschöne Nummer, finde ich, jetzt soeben erschienen auf dem 7-Eleven Label. Und dann gerade verklungen ist Zombie, einer der jungen, hoffnungsvollen Produzenten aus England, mit dessen Name sich jetzt auch dieser neue Begriff des Wonky-Styles verbindet. Zombie eben gehört mit The Lie im LV Remix. Und wenn ich Wonky sage, dann sind das rhythmisch sehr unsortierte Tracks, die in alle möglichen Richtungen schlagen und die oft als Führhand gewissermaßen weniger die Bassline haben oder bestimmte Rhythmen, sondern ganz bestimmte Synthesizer-Figuren, die aber auch ihrerseits in alle nur denkbaren Richtungen melodisch auspendeln können. Zombie legt ein sehr beredtes Zeugnis von diesem Wonky-Style, aber auch von anderen Facetten ab auf seinem neuen Hyperdub-Doppelvinyl, das einfach als schlicht Zombie daherkommt. Und von diesem Doppelvinyl möchte ich einen kurzen, aber sehr impressiven, imposanten Track spielen, der, wir werden es recht schnell hören, natürlich in seiner Garage-artigen Ausführung so ein bisschen in Richtung Burial zielt. Zombie hier mit Test Me for a Reason. I'm going there no more. 1Live 4. Ich habe hier ganz bewusst ein paar Tracks einfach mal in einer Linie gespielt, in der Hoffnung, dass die sich hier ganz sinnvoll die Hand geben. Nicht alles war mit dem angekündigten Dub-Faktor versehen. Sei es drum. Zuletzt hatten wir Zombie gehört. Und zwar zweifach, zunächst mit The Lie und dann mit einem Titel von seinem Hyperdub-Doppelvinyl Test Me for a Reason. Und da ich den Vergleich zu Burial gezogen hatte, war ich dann auch so frei, Burial mit einer vielleicht hier eher selten gehörten Aufnahme mal ins Spiel zu bringen, bei der er zudem auch der Remixer ist. Der Titel selber kam von Jamie Woon, heißt Wayfaring Stranger und ist im Grunde ein altes Traditional, das berühmt geworden ist durch die Version von Johnny Cash. Wir haben die Jamie Woon Version, das schaffe ich noch, im Burial Remix gehört. Dann ging es tech-dubbig weiter mit einmal mehr einem Album aus dem letzten Jahr, das ich für mich jetzt erst in diesen Wochen entdeckt habe, wo ich es mir an Land ziehen konnte. Es geht um Claro Intellecto. Dahinter steckt nicht, wie ich fälschlicherweise gesagt habe, ein Duo, sondern ein Mann namens Mark Stewart. Das Claro Intellecto Album aus dem letzten Jahr, Meta Narrative heißt es, mit diesem wunderschönen reduzierten tech-dub-Titel Dependent. Der wurde abgelöst von einem Titel von Max Cavalera aus München von seiner The Bigger The Better EP. Ein Titel In Memory of Violet. Das sind möglicherweise Klangphilosophien über die Farbe Violett gewesen, denn der Titel driftete schön auseinander und bekam einen sehr schönen ambienten Charakter von Max Cavalera. Und da angeschlossen habe ich mit einem Titel, der gerade verklungen ist, hier von dem britischen Duo OVR, also OVR. Dahinter stecken die beiden Engländer James Ruskin und Regis. Insbesondere der erste mit starker und schon lange Jahre währender Bindung zum Berliner Club Tresor, auch zum Label, wo er einige Platten aufgenommen hat. Die beiden hier mit dem Titeltrack Interior von ihrer Interior EP. Jetzt verrutschen mir noch die R's hier. Zeit weiterzumachen mit dem Amerikaner Timeblind, der mit seinen ersten Schritten in Richtung Dubstep beim Düsseldorfer DJ Orson gelandet ist. Und ich habe hier von seiner EP, die erste Veröffentlichung von Orsons Label Version sein soll, und zwar in diesen Tagen, bereits weit vor der Zeit mal einen Titel gespielt, aber diese Platte ist wirklich auf der A- und auch auf der B-Seite so großartig. Ich glaube sogar, ich habe den B-Seitentitel Backwardation gespielt und möchte jetzt mal bei Timeblind auf die A-Seite gehen. Time Dilated by Mette, hier ist Timeblind. Thank you. Put on your lips, so. I don't smoke a joint, I'll take a kid and crack. Abschließend Dubstep für die Jungle, Massive, wenn man so will, viele alte Jungle-Effekte und Einflüsse in dieser Version von Murder Sound, die Clue Kid remixed hat für Bar 9, ein echter Schambolzen der Track. Ich will mich hier in aller Kürze bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier vielleicht wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Put on your lips, I don't smoke, I try not to get up.